Hört man Amon Düül II heute, dann könnten sie schon fast als Vorläufer der heute so gern produzierten neuen deutschen elektronischen Musik gezählt werden. Wir hörten sie mit dem Titel Wie der Wind am Ende. Dieser Song findet sich auf einer der 8 CDs, die in Pop 2000 thematisch geordnet sind. Elektronik heißt diese CD. Von dieser CD werden wir im Laufe dieses Programms noch mehr hören. Doch jetzt wieder in die Abteilung Kitsch und Kult zum Schauspieler Manfred Krug. Der trat 1972 noch als Sänger in Erscheinung und das gar nicht mal schlecht.